Father in heaven, we thank you today. Vater im Himmel, wir danken dir heute for the gospel, für das Evangelium, for your word, für dein Wort, for our life in Christ, für unser Leben in Christus, our walk of faith, unser Glaubensleben, for your faithfulness to us, für deine Treue uns gegenüber, your kingdom that's coming, für dein kommendes Königreich, for the calling we have in our lives, für die Berufung, die auf unserem Leben liegt, for all of your blessings toward us, für all deine Segnungen uns gegenüber. Lord, we pray that you'd use these words in our lives tonight. Herr, und wir beten, dass du diese Worte in unseren Leben verwendest heute Abend. To help us in our walk. Um uns zu helfen in unserem Lebensweg. Bless those on the website who listen so faithfully. Segne die so treu auf der Website zuhören. We ask in Jesus' name. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. So we're in 1 Samuel 17. Wir befinden uns in 1. Samuel 17. David is facing Goliath. David steht Goliath gegenüber. But he's not yet. Aber noch nicht ganz. But he's at the battle. Aber er ist beim Kampf. And he sees Goliath for the first time. Er sieht Goliath zum ersten Mal. And those words in verse 23. Und diese Worte in Vers 23. Oh, those words that Goliath regrets so much to this day. Sind die, welche Goliath bis heute bereut. Yeah. Wherever he is, Goliath is still alive somewhere. Wo auch immer er ist, weil er lebt ja noch. Those famous words, and David heard them. Diese berühmten Worte und David hörte. See, everybody else had been hearing Goliath's words, but it didn't mean anything. David hörte es. Jeder andere hatte diese Worte auch gehört, aber für sie bedeuteten sie nichts. Sie waren furchterregend, aber in der Schlacht der beiden Königreiche haben sie nichts bedeutet. Kind of arrogant words fall on the ears of someone who's filled with the promises of God. Aber wenn diese arroganten Worte auf die Ohren eines Menschen treffen, der mit dem Geist, mit den Verheißungen Gottes gefüllt ist, something's gonna happen. Dann passiert etwas. So David starts to ask in verse 25. David beginnt jetzt zu fragen in Vers 25. In the middle of the verse. Mitten im Vers. Well, he says, blah, blah, blah. The men of Israel said to him in the beginning, "Have you seen this man who is coming up?" Am Anfang. Und die Männer von Israel sagten, habt ihr diesen Mann gesehen, wie er heraufkommt? Surely he is coming to defy Israel. Denn er kommt nur herauf, um Israel zu verhöhnen. And it will be that the king will enrich the man who kills him with great riches. Und es soll geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich belohnen. And will give him his daughter. Und er will ihm seine Tochter geben. And make his father's house free in Israel. Und will das Haus seines Vaters von Abgaben freimachen in Israel. No taxes, keine Steuern. No enforced labor, keine wow. Zwangsarbeit. For the whole family. Für die ganze Familie. So David begins to ask this question in verse 26. Da fragt David jetzt, stellt er diese Frage in Vers 26. Then David spoke to the men who were standing by him, saying, "What will be done for the man who kills this Philistine?" Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, "Was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt?" And he would ask this question. Und die Schande von Israel abwendet und er fragt, stellt diese Frage. Until in verse 28 his older brother says this. Bis in Vers 28 sein älterer Bruder folgendes sagt. Now Eliab his oldest brother heard when he spoke to the men. Und Eliab sein ältester Bruder hörte zu, als er mit den Männern redete. And Eliab's anger burned against David and he said. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David und er sagte. Why have you come down? Warum bist du überhaupt hergekommen? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? I know your pride. Ich kenne deine Vermessenheit wohl. And the wickedness of your heart. Und die Bosheit deines Herzens. For you have come in order to see the battle. Denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. How many Eliabs have we met in our lives? Wie viele Eliabs sind uns in unserem Leben begegnet? People who are jealous. Menschen, die neidig sind. People who think evil. Die Böses denken. Matthew Henry says this about Eliab. Matthew Henry sagt Folgendes über Eliab. He knew what honor David already had in the king's court. Er wusste, wie geschätzt der David schon jetzt im Königshof war. Out of jealousy, aus Neid, he would rather that Goliath triumph over Israel, hätte er es lieber gehabt, dass Goliath über Israel siegt, than David triumph over Goliath, als dass David über Goliath siegen würde. Eliabs. Eliabs. Because I've seen Eliabs for the last, well, 46 years. Weil ich in den letzten 40, 46 Jahren viele Eliabs gesehen habe. People who don't like you for some reason. Menschen, die dich aus irgendeinem Grund nicht mögen. People who don't care about you. Menschen, denen du egal bist. Maybe they're nice people. Vielleicht sind sie nette Leute. They're honorable people. Ehrwürdig. But maybe they don't have time for you. Aber vielleicht haben sie keine Zeit für dich. Maybe you're unnoticed by godly men. Vielleicht bleibst du unbemerkt von gottesfürchtigen Männern. Maybe you're despised by ungodly men. Vielleicht bist du verachtet von Menschen, die gottlos sind. Who people think are godly. Oder Menschen, die glauben, dass sie, von denen Menschen glauben, dass sie gottesfürchtig sind. Or whatever. Oder was auch immer. And suddenly you feel insecure. Und plötzlich bist du unsicher. And there's reason to become jealous. Und es gibt Grund, neidig zu werden. Or bitter. Oder bitter. I chose Isaiah 14:27. Ich wählte Jesaja 40:27 as my life verse. 14 als mein Lebensvers. 14:27. As my life verse for this very reason. Als mein Lebensvers aus diesem Grund. It says, God has planned. Dort steht, Gott hat geplant. Or God has purposed. Oder beabsichtigt. And who can frustrate it? Wer kann es zunichte machen? Nobody in this world can frustrate God's plan for my life. Niemand auf dieser Welt kann Gottes Plan für mich zunichte machen. And if you think someone can, und wenn du glaubst, dass jemand das kann, then you really need this message today. Dann ist diese Botschaft genau für dich heute. Because if you are affected by Eliabs, weil wenn du dich von Eliabs beeinflussen lässt, you are going to become one. Dann wirst du selbst zu einem. Now let's go on with the story. Gehen wir weiter in der Geschichte. Verse 29. But David said, "What have I done now?" Vers 29. Und David antwortete: Was habe ich denn getan? Was it not just a question? Ist es nicht der Mühe wert? Then he turned away from him to another and said the same thing. Und er wandte sich ab von ihm einem anderen zu und wiederholte die Frage. Verse 31. When the words which David spoke were heard, 31. Und die Worte, die David geredet hatte, wurden bekannt. They were told to Saul, and he sent for him. Und man meldete sie Saul, und er ließ ihn holen. Now what's the picture here? Jetzt stellt euch vor. Why doesn't David just say, "What will they give me if I kill the giant?" Warum sagt David nicht einfach, was werden sie mir geben, wenn ich Goliath umbringe? What will they give you? Was werden sie dir geben? Ein Begräbnis. Like, what are you? Wer bist du schon? Nobody. Niemand. But David is wise enough. Aber David ist schlau, weise genug. He's been around his seven older brothers all his life. Er ist aufgewachsen mit seinen sieben älteren Brüdern. The seven older brothers that God rejected as being king. Die jene sieben ältere Brüder, die Gott nicht als König erwählt hat. So he formulates his question. Jetzt formuliert er seine Frage so, but not pointing to himself. Dass er nicht auf sich selbst hinweist. And if he had asked this question any earlier, wenn er diese Frage früher gestellt hätte, no one would have taken him seriously. Hätte niemand ihn ernst genommen. But on the 40th day, this question is very important. Aber am 40. Tag ist diese Frage sehr wichtig. Because no one has risen to the occasion. Weil niemand sich der Situation gestellt hat. The king is probably trembling. Der König zittert wahrscheinlich. He has sent out a message. Er hat eine Botschaft ausgesandt. Whoever kills the giant, wer auch immer den Riesen umbringt, I'll give him riches and my daughter. Dem gebe ich Reichtümer und meine Tochter. Imagine King Saul in his tent discussing with his generals. Stellt euch den König Saul vor, wie er in seinem Zelt mit seinen Generälen diskutiert. What's the situation? Wie schaut die Situation aus? Goliath keeps coming out. Goliath kommt immer wieder heraus. We gotta have somebody who can fight this guy. Wir müssen doch irgendjemanden haben, der gegen ihn kämpfen kann. There is nobody. Es gibt niemanden. He's huge. Er ist riesig. His head's like a pumpkin. Sein Kopf ist wie ein Kürbis. His legs are like trees. Seine Beine sind wie Bäume. I mean his spear, I couldn't even pick it up. Sein Speer könnte ich nicht einmal hochheben. Nobody. Niemand. Oh my, what are we gonna do? Was machen wir? If somebody kills this guy, wenn irgendjemand den umbringt, I'll give him a lot of riches. Gebe ich ihm ganz viel Reichtümer. And my daughter. Und meine Tochter. No taxes. Keine somebody Steuern. Kill this guy! Bitte, jetzt bring den doch schön wer um. Find someone. Findet jemanden. Pass this around. Erzählt es überall. Somebody's got to kill this guy. Jemand muss den umbringen. So it passes around. So spricht sich das herum. And David says, und David sagt, shepherd boy with a staff, ein Hirtenbub mit seinem Stab. What are we going to give the man who kills the giant? Was werden wir dem Mann geben, der den Riesen umbringt? And it appears that David knows somebody who can kill the giant. Und es wirkt so, als wüsste David jemanden, der den Riesen umbringen kann. Obviously, it couldn't be David. Es könnte natürlich nicht David sein. But he's speaking so confidently, maybe David knows somebody that nobody else knows. Aber er spricht so zuversichtlich, dass man glauben könnte, dass David jemanden kennt, den niemand anderer kennt. Maybe right over the hill there's this humongous Hittite. Vielleicht ist über dem nächsten Hügel ein riesiger Hittiter. Who's 4 meters tall? Der 4 Meter groß ist. Who's got a head like a boulder? Der einen Kopf hat wie ein Felsbrocken. And this message gets back to the king. Und man erzählt davon dem König. There's somebody down there who's asking about the price. Es gibt jemanden, der sich nach dem Lohn erkundigt. Who is he? Wer ist das? Some shepherd boy. Irgend so ein Hirtenjunge. Oh, get him up here. Na, lass ihn herkommen. Maybe he knows somebody. Vielleicht kennt er jemanden. And look what, because you get the idea when David answers. Weil ihr kommt darauf, wenn David antwortet. Verse 32. Vers 32. And David said to Saul. Und David sagte zu Saul. Let no man's heart fail according on the account of him. Niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Your servant will go and fight with the Philistine. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister shepherd kämpfen. Shepherd boy with a staff. Ein Hirtenbub mit einem Stab. Looking up at the king. Schaut hinauf zum König. King. König. Don't be afraid. Hab keine Angst. Your servant will fight with the giant. Dein Knecht wird mit dem Riesen kämpfen. Look what the king says. Schaut, was der König sagt. Then Saul said to David. Aber Saul sagte zu David. You are not able to go up against this Philistine to fight with him. Du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. For you are but a youth. Denn du bist ein junger Mann. While he has been a warrior from his youth. Er ist aber ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. You know, that's like, you know, you work for Siemens and the whole company goes down. The whole computer system goes down. Das ist so, wie wenn du für Siemens arbeitest und das ganze Computersystem hängt sich auf. And, you know, it's 40 days now. Nobody can fix the system. Nach 40 Tagen kann immer noch niemand das System reparieren. And this 14-year-old boy walks in. Und da kommt so ein 14-Jähriger hinein. What are you going to give to the man who can fix this system? Was gibt ihr dem Mann, der dieses System wiederherstellen kann? What are you going to give to the man who can fix this system? Was werdet ihr diesem Mann geben, der das System wiederherstellen kann? The president said you'll get riches and his daughter. Der Präsident sagt, du kriegst Reichtümer und seine Tochter. Get this guy up here, I want to talk to him. Lass ihn herkommen, ich will mit ihm reden. Hey. Hey. You know somebody who can fix my system? Du kennst jemanden, der mein System reparieren kann? Don't be afraid, Mr. President. Hab keine Angst, Herr Präsident. I am your servant. Haben Sie keine Angst. Ich bin Ihr Knecht. You can fix my system. Du kannst mein System wiederherstellen? Listen. Hören Sie zu. My father used to own IBM. Mein Vater hat IBM gehört. And the system went down. Und das System ist abgestürzt. Nobody could fix it. Und niemand konnte das wieder But hinkriegen. Your servant fixed it. Aber ihr Knecht hat das hingekriegt. Well, look at the story here. Schauen wir auf die Geschichte. This is the same thing that we're looking at. Das ist so wie die Situation, auf die wir Nobody blicken. Is expecting that this shepherd boy Niemand erwartet, dass dieser Hirtenjunge can face Goliath. Goliath gegenübertreten kann. Verse 34. Vers 34. But David said to Saul, da sagte David zu Saul, Your servant was tending his father's sheep. Dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. When a lion and a bear came, wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam and took a lamb from the flock, und ein Schaf von der Herde wegtrug, I went out after him and attacked him, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein and rescued it from his mouth. Und entriss es seinem Rachen. And when he rose up against me, I seized him by his beard and struck him and killed him. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. You know what I mean, King? Weißt, verstehst du, König? I took him by the beard and I killed him. Ich nahm ihm am Bart und tötete ihn. Your servant has killed the lion and the bear. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. And this uncircumcised Philistine will be like one of them. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen. Since he has taunted the armies of the living God. Weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. And I've thought about how he killed the lion. Und ich dachte darüber nach, wie er den Löwen umgebracht hat. In light of the story, because you'll see in the story. Well, let's go on with the story, and then I'll get back. Die Geschichte sehen. Remind me to go back to that. Erinnert mich, dass ich darauf zurückkomme. David said, verse 37, the Lord had delivered. I can't read it because I have so many scribbles in my Bible. The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear, he will deliver me from the hand of this Philistine. Und David fuhr fort. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Verse 38. Vers 38. Then Saul clothed David with his garments and put a bronze helmet on his head and he clothed him with armor. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. And David girded his sword over his armor. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung and tried to walk. Und wollte damit gehen. So King Saul says, okay, you killed a lion and a bear. Okay, you go for him. König David sagt, König Saul sagt, okay, du hast einen Löwen und einen Bären umgebracht. Take my helmet. Probier mal. And let's put this on. You're going to need Helm. That. You're going to need this. You're going to need that. Das brauchst du. And then he's all dressed up. Und dann ist er in der Rüstung. Then he takes the sword and he sticks it in the armor. Er nimmt das Schwert und tut's in die Schwertscheide. And he tries to walk. Und versucht zu gehen. And then he says. Dann sagt er. So David said, this says, David girded his sword over his armor and he tried to walk, for he had not tested them. Und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. And there's our message today. Und da ist unsere Botschaft heute. Testing. Versuchen. So David said to Saul, I cannot go with these, for I have not tested them. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Was there something wrong with the helmet? War irgendwas fehlerhaft am Helm? No. Was there something wrong with the sword? Nein, war da irgendwas fehlerhaft am Schwert? Was there something wrong with the armor? Stimmte etwas nicht mit der Rüstung? No. Nein. Was it like natural? War das natürlich? No. Nein. No, we find it in Ephesians 6. Wir finden das in Epheser 6. It wasn't tested. Es war noch nicht ausprobiert. And we need to test the weapons that we use. Und wir müssen die Waffen, die wir verwenden, ausprobieren. Verse 40. Vers 40. And he took them off in verse 39. Er legte sie ab in Vers 39. Verse 40, he took his stick in his hand and he chose for himself 5 smooth stones from the brook. Vers 40, und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach. And he put them in the shepherd's bag. Und tat sie in die Hirtentasche. Which he had, even in his pouch. Die ihm als Schleudertasche diente. And his sling was in his hand. Und nahm seine Schleuder in seine Hand. And he approached the Philistine. Und ging dem Philister entgegen. We'll just stop right there. Da hören wir auf diese Woche. David leaves Saul. David geht weg von Saul. Nah, I can't use this stuff. Ah, das kann ich nicht verwenden. What are you gonna do? Was willst du machen? Don't worry, I'll be all right. Hab keine Angst, ich mach das schon. Staff. Er nimmt seinen Stab. Probably says to someone, do you know where there's a brook around here? Fragt vielleicht jemanden, weißt du, wo es einen Bach gibt da in der Nähe? Do you know where there's a Bible around here? Weiß jemand, wo es eine Bibel gibt irgendwo hier? Yeah, there's a Bible down there. Ja, da hinten. Go in that room and you'll see a Bible on the bench. Geh in den Raum, da auf der Bank liegt eine Bibel. In a brook there's always smooth stones. In einem Bach gibt es immer glatte Steine. And we need to choose smooth stones. Und wir müssen glatte Steine aussuchen. And these stones represent the promises of God. Und diese Steine stehen für die Verheißungen Gottes. And there's something about the promises of God. Und an den Verheißungen Gottes gibt es was Besonderes. Because in Romans 4:21, if you turn there, denn in Römer 4:21, wenn ihr dorthin blättert, it says that Abraham was convinced. Abraham war überzeugt davon, that what God had promised, he was able to bring to pass. Dass das, was Gott verheißen hatte, er auch zustande bringen konnte. Yeah, Abraham was convinced. Abraham war ganz sicher. The testing of our faith. Das Testen unseres Glaubens. In 1 Peter chapter 1. In 1. Petrus Kapitel 1. Is more precious than gold. Die Prüfung unseres Glaubens ist kostbarer als Gold. What is the testing of my faith? Was ist das Prüfen meines Glaubens? It is the test of my faith in a promise of God. Die Prüfung meines Glaubens an eine Verheißung Gottes. It's not the test of my general faith. Do I believe that there's a God? Es ist nicht eine Prüfung meines generellen allgemeinen Glaubens, ob es einen Gott gibt. No, it's faith in whether God's promises are true or not. Nein, es ist der Glaube, ob Gottes Verheißungen wahr sind oder nicht. David went right to the brook. David ging direkt zum Bach. Because in the brook there's proven stones, they're smooth. Weil im Bach gibt es bewährte Steine, die sind glatt. He didn't go to some novel. Er ging nicht zu einem Roman. He didn't go to some dictionary. Er ging nicht zu einem Lexikon. He didn't go to a World War II story. Er ging nicht zu einer Geschichte vom Zweiten Weltkrieg. He went to the brook. Er ging zum Bach. And this Bible is the brook. Und diese Bibel ist der Bach. And if we meditate on this word day and night, und wenn wir über dieses Wort Tag und Nacht nachdenken, we will be like a tree planted by the rivers of water. Werden wir sein wie ein Baum, der an den Wasserbächen gepflanzt we'll ist. Be like someone rooted in the brook. Wir werden wie jemand sein, der im Bach verwurzelt ist. But we need to be so accustomed to carrying 5 stones with us. Aber wir müssen so sehr daran gewöhnt sein, 5 Steine mit uns herumzutragen. Very exact. Ganz genau abgezählt. Not an empty pouch. Keine leere Tasche. Oh, a giant. Ah, ein Riese. Oh, a situation. Oh, eine Situation. Oh, I need this. Oh no. What about that? Ah, ich brauche das. Ah, was ist mit dem? Oh God. Oh Gott. Oh God, here I am. Oh Gott, hier bin oh ich. Oh my. Oh, du liebe oh. Güte. Hey, come on, take a stone out. Hey, komm, nimm dir einen Stein raus. Get a stone, be precise here. Nimm einen Stein, sei präzise. Carry some stones with you. Hab Steine bei dir. And you know what? There's a second way to look at the smooth stone. Und die zweite Art, wie man auf den glatten Stein schauen kann. It's a stone that's smooth because I always use it. Ein Stein, der glatt ist, weil ich ihn so oft verwende, immer verwende. I always use Isaiah 14:27. Ich verwende immer Jesaja 14:27. I heard someone say about another preacher. Ich habe gehört, wie jemand über einen anderen Prediger sagte. Ah, you know what? He always preaches on the same verses. Ah, der predigt immer nur über die gleichen Verse. Yeah, well, maybe they work for him. Ja, vielleicht funktionieren die für ihn. Right? Maybe these are proven and tested promises in his life. Vielleicht sind das geprüfte und bewährte Verheißungen in seinem Leben. I have 5 stones. Bewiesene. At ich habe least, 5 I Steine. Have many stones. Zumindest. But I'll give you 5 stones that have worked for me every time. Ich habe viele Steine, aber ich gebe euch 5, die jedes Mal für mich funktioniert and haben. I will use these 5 stones over and over and over and over again. Und diese 5 Steine verwende ich immer, immer und immer wieder. And back to the lion. Zurück zum Löwen. I think that when David saw the lion with the lamb in his mouth. Ich denke mir, wie David den Löwen gesehen hat mit dem Lamm in seinem Rachen. I think he took out a stone. Glaube ich, dass er einen Stein herausnahm. I think he put it in his sling. Und ihn in seine Schleuder tat. And he just went. Oh, and that lion just went. Und der Löwe war erstaunt. And that lamb just dropped out of his mouth. Und das Lamm fiel aus seinem Maul. And David put another one. He went. David nahm einen zweiten. And that lion was like. der Löwe war am Ersticken. That little lamb ran away and David put another stone in there. Das kleine Lamm rannte weg und David nahm noch einen Stein. And that lion's like, look at him, like, who are you? Und der Löwe schaut ihn an, wer bist du? And by the time David hit that thing with five stones, und bis David dann alle fünf Steine that thing was ready to be killed. Verwendet hat, war der schon tötbar. Someone says to David, so how did you kill Goliath? Also wie hast du jetzt Goliath umgebracht, David? I took his sword and I cut his head off. Ich nahm ein Schwert und habe seinen Kopf abgeschlagen. You took his sword and you cut his head off? Du nahmst sein Schwert und hast seinen Kopf abgeschlagen? I pulled his sword right out of his sheath and I went phew and cut his head off. Ich nahm das Schwert aus der Scheide und habe ihm den Kopf abgeschlagen. Just like that? Einfach so? Well, I mean, first I hit him in the head with a rock. Naja, zuerst habe ich ihm schon mit einem Stein in die Stirn geschlagen. You know, and I read the story about the lion. Ich lese die Geschichte über den Löwen. I grabbed him by the beard and I killed him. Ich habe ihn am Bart geschnappt und ihn getötet. Just like that? Einfach so? Yep. Grabbed him by the beard. Am Bart genommen und geschlagen. Nothing else? Mehr nicht? Well, I hit him with 25 rocks first. Na, zuerst habe ich ihn schon mit 25 Steinen bearbeitet. And then when he came out with my kill them. Und dann habe ich ihn umgebracht. That's what I think happened. So denke ich mir, ist das passiert. I'll have to ask him when I get there. Ich weiß, ich muss ihn fragen, wenn ich dahin komme. Anyway, having five stones. Fünf Steine zu haben. Psalm 23:1 is one of my five stones. Psalm 23:1 ist einer meiner fünf Steine. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I shall not want. Mir wird nichts mangeln. I will never lack anything. Niemals wird mir auch nur irgendetwas fehlen. And when I lack, und wenn mir etwas fehlt, I take out that stone, nehme ich diesen Stein heraus. And I go to bed repeating that verse. Und ich gehe, leg mich schlafen und wiederhole diesen Vers. You pick up speed with that thing and du kommst in Schwung mit diesem Ding und you just release that into the giant. Lässt das los in den Riesen hinein. The Lord is my shepherd, I shall not want. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nice verse, huh? Schöner Vers. The second one. Der zweite. For we know. Denn wir wissen. That all that God works all things. For the good. Dass Gott alle Dinge zum Guten wirkt. You put that little thing in your sling. Den kleinen tut ihr in eure Schleuder. I had a lot of fun when I was a kid. I had a lot of fun, you know. Ich habe viel Spaß gehabt als Kind. Great imagination. Ich hatte viel Fantasie. My mother said, you know, she could hear me from the other room, and there's all these sounds coming out of the room, you know. Meine Mutter konnte mich aus dem Nebenzimmer hören. Da kamen lauter Geräusche aus dem Zimmer. And for those who love God, denen, die Gott lieben, who are called according to his purpose, die gemäß seiner Berufung berufen all things sind, work to the good. Für die wirkt alles zum Guten. That's two stones. Das sind zwei Steine. A third stone. Der dritte Stein. For me, Matthew 6:6. Ein dritter Stein. Matthäus 6:6 bei mir. I hit the devil all the time with these. Mit denen treffe ich den Teufel ständig. Same stone. Der gleiche Stein. If I go alone into my room and pray, wenn ich allein in mein Zimmer gehe und bete, God says, sagt Gott, and I talk to him in secret, und ich zu ihm, ich mit ihm spreche im Geheimen, says, close the door. Und es heißt dort, mach die Tür zu. Don't leave the door up, close the door. Lass die Tür nicht offen, mach when sie you zu. Hear that door close, wenn ihr hört, dass diese Tür geschlossen ist, you get goosebumps down your back, dann kriegt ihr Gänsehaut am Rücken. You're doing exactly what God said. Weil ihr genau das macht, was Gott sagt. Go into your room and close the door. Geh in deine Kammer und verschließ die Tür. And pray to your father who's in secret. Und bete zu deinem Vater, der im Geheimen ist. And your father who hears you in secret, und dein Vater, der dich im Verborgenen hört, will reward you openly. Wird dich öffentlich, dir öffentlich Belohnungen geben. Now, Matthew 10:20. Matthäus 10:20. Don't worry about what you're going to say. Macht euch keine Sorgen über das, was ihr sagen sollt. Now for the preacher, this is really important. Das ist sehr wichtig für den Prediger. Because My Father will give you the words in that hour. Denn mein Vater wird euch zu jener Stunde geben, was ihr sagen sollt. And the spirit of it will be the spirit of your Father who speaks through you. Und es wird der Geist deines Vaters sein, der durch dich sprechen wird. At the funeral today. Heute beim Begräbnis. I put that stone in a sling. Habe ich diesen Stein in eine Schleuder getan. When I saw these people. Wo ich alle Leute sah. 70 unsaved people. 70 ungerettete Menschen. And you're thinking, who is adequate for these things? Und du denkst dir, wer kann diese Dinge bewältigen? What can I say? Was kann ich tun? Father in heaven. Was kann ich sagen? You said. Vater im Himmel, du hast gesagt. In that hour you will give me the words. In jener Stunde wirst du mir die Worte geben. And it will be your spirit who speaks through me. Und es wird dein Geist sein, der durch mich spricht. And you release it. Und du setzt es frei. One more. Noch eins. 2 Corinthians 2:14. 2. Korinther 2:14. He always leads us in triumph. Er führt uns immer im Triumphzug. Always. Immer. If I'm walking with the Lord in humility. Wenn ich in Demut mit dem Herrn lebe. Every situation we walk into, he will give us the victory. Dann wird er uns in jeder Situation, in die wir hineinkommen, den Sieg geben. Counseling session. In einer Seelsorge. A debate. Unterhaltung. A disagreement. Einer Debatte. Etwas, wo man sich, if we are meek and humble of heart, wenn wir sanftmütig und von Herzen demütig sind, wird Gott den Sieg geben. And these kind of stones, in einem Streitgespräch. There's so many stones that I can choose from. Und solche Steine, es gibt so viele Steine, von denen ich wählen könnte. Philippians 4:7. Philipper 4:7. His peace that passes understanding. Sein Friede, der alles Verstehen übersteigt. The promise of forgiveness. Die Verheißung der Vergebung. 1. John 1:9. 1. Johannes 1:9. The promise of his grace in 2 Corinthians 12:9. Die Verheißung seiner Gnade in 2. Korinther 12:9. My grace is sufficient. Meine Gnade, lass dir an meiner Gnade genügen. How about Psalm 27:1 and 2? Oder Psalm 27:1-2. I love to go to sleep with this one. Ich liebe es, das beim Schlafengehen daran the zu denken. The Lord is my light and my salvation. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Whom shall I fear? Wen soll ich fürchten? The Lord is the defense of my life. Der Herr ist die Verteidigung meines Lebens. Whom shall I dread? Wen, vor wem sollte mir grauen? When evildoers came to devour me. Wenn die, die Böses suchen, kommen, um mich zu verschlingen, they stumbled and fell. Dann sind sie gestolpert und gefallen. One thing have I desired, eines habe ich erbeten, and that will I seek after, und nach dem werde ich streben, to dwell in the house of the Lord all the days of my life. Dass ich im Hause des Herrn leben kann, alle Tage meines Lebens. You speak the word, du sprichst das Wort, and your mouth becomes like a sling. Und dein Mund wird zur Schleuder. And you are speaking words, und du sprichst Worte, to destroy the devil, um den Teufel zu zerstören. Because in Proverbs 11:24, I believe it is, weil in Sprüche 11:24, glaube ich, it says that the power of death, life and death is in the tongue. Steht, dass die Macht des Todes und des Lebens in der Zunge liegen. So, let's be like David. Lasst uns wie David sein. We'll continue next week. Wir werden nächste Woche weiterfahren. Colossians 3:16. Fortfahren. Let the word of Christ dwell richly in your heart. Kolosser 3:16. Lasset das Wort Christi reichlich in euren Herzen wohnen. In Psalms. In Psalmen. Hymns, Hymnen. Songs. Liedern. The words of Christ. Die Worte Christi. So that we can bring down the Goliaths in our life. Damit wir die Goliaths in unserem Leben zu Fall bringen können. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. So many promises. Es gibt so viele Verheißungen. No good thing will you withhold. Du wirst nichts Gutes vorenthalten. From those who walk uprightly. Denen, die aufrichtig wandeln. You give wisdom generously. Du gibst Weisheit im Überfluss. To anyone who asks. Jedem, der drum bittet. In James 1. In Jakobus 1. In Proverbs 3, 5 and 6. Und Sprüche 3, 5 und 6. Trust in the Lord with all your heart. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Do not lean on your own understanding. und verlass dich nicht auf dein eigenes Verständnis. Acknowledge him in all your ways. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. And here's the promise. Und jetzt kommt die Verheißung. And he will make your path straight. Dann wird er deine Wege ebnen. Father, we want to be like David. Vater, wir wollen wie David sein. We want to be someone who hears. Wir wollen jemand sein, der hört. When you call. Wenn du rufst. Who's not afraid of the devil. Der keine Angst hat vom Teufel. And his projections. Und seinen Projektionen. Who has experience with your promises. Der Erfahrung hat mit deinen Verheißungen. Father, we thank you today. Vater, wir danken dir heute, dass die Prüfung unseres Glaubens kostbarer als Gold ist. And the more we exercise your promises, und je mehr wir deine Verheißungen ausüben, the smoother the stones come, umso glatter werden die Steine für uns. The more exercised we are, umso geübter sind wir. The more ready we are, umso bereiter sind wir for bigger situations, für größere Situationen. To be used in your kingdom. Um gebraucht zu werden, verwendet zu werden in deinem Reich. Use these words in our lives. Danke, Herr. Verwende diese Worte in unseren Leben. We pray. Das beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.